1Live. Domian. Das 1Live Talkradio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Jo, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Das angekündigte Thema für heute Abend, das verschieben wir auf später. Wir machen heute Abend die Sendung auf, frei für alle Themen, die euch interessieren, über die ihr gerne mit mir sprechen wollt. Also freie Themennacht, nochmal die Telefonnummer, wenn ihr mich hier live im Radio, im Fernsehen anrufen wollt, 0800 220 5050 oder meldet mir unter domian@wdr.de. Die erste heute Nacht heißt Tanja und Tanja ist 18 Jahre alt. Hallo Tanja. Ja, hallo Domian. Hallo Tanja. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, ich habe mitbekommen, wie meine beste Freundin und mein Freund zusammen geschlafen haben. Die beste Freundin und dein Freund? Ja. Das ist ja mit das Mieseste, was es gibt, ne? Ja, das Schlimmste, was man so miterleben kann. Mhm. Du hast das mitbekommen? Ja, ich lag daneben. Du lagst daneben? Ja. Wie ergab sich die Situation? Also, meine beste Freundin sollte bei mir schlafen. Mhm. Und mein Freund hat sich an dem Abend mit seinen Eltern gestritten, kam dann später zu uns und wir waren alleine, meine Eltern waren auf Reise. Ja. Und dann, ich war sehr müde an dem Abend, ich hatte vorher mit ihr auch Rotwein getrunken und da war noch sehr viel übrig geblieben. Dann bin ich ins Bett gegangen und die waren alleine. Ja. Die haben weiter Rotwein getrunken, haben sich ein bisschen noch unterhalten, ich habe aber die Gespräche mitbekommen. Ja. Und ich bin dann irgendwann ein bisschen müde geworden, hab also ausgeschaltet und hab versucht zu schlafen. Da lagst du in deinem Bett? Ja, in meinem Bett. Und du hörtest das noch, wie die beiden in einem anderen Zimmer miteinander geredet haben? Oder in deinem Zimmer? Nee, in anderen Zimmer. In einem anderen Zimmer, Ja, und dann, so nach ungefähr einer Stunde war das, kamen die dann dazu und haben sich dann neben mich gelegt. Meine Freundin hat noch versucht, mich zu wecken, aber ich hab... Ach, die kamen dann in dein Zimmer, in dein Bett? Ja, also ich habe im Ehebett von meinen Eltern geschlafen. Ja. Und ja, die haben sich dann dazugelegt, beide. Und dann habe ich noch, also die haben mich geweckt und ich habe so getan, als ob ich schlafe. Mhm. Und dann, und dann haben die wohl gedacht, so nach einer Stunde, also ich blieb aber die ganze Zeit überwach, weil ich hatte schon so ein Gefühl, ich weiß nicht. Mhm. Und so ungefähr nach einer halben Stunde, habe ich gemerkt, wie das Bett sich bewegt hat. Und da ging es unter der Decke bei denen ziemlich ab. Das ist ja unglaublich. Wer lag denn direkt neben dir, dein Freund oder die Freundin? Am Anfang mein Freund, dann so nach 20 Minuten, halbe Stunde meine Freundin. Und dann haben die in deiner Anwesenheit, das ist ja super dreist, die haben in deiner Anwesenheit Sex miteinander gehabt und ihr lagt zu dritt im Bett. Ja. Und du hast alles mitgekriegt. Alles mitgekriegt. Alles mitgekriegt. Und die haben versucht, leise zu sein wahrscheinlich. Ja. Waren aber zu blöd zu bedenken, dass man das natürlich auch durch Bewegungen mitbekommt, zum Beispiel. Ja. Mhm. Genau. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? Also ich kam mit 16 mit ihm zusammen. Also schon eine ganze Weile. Jetzt bist du 18. Ja, 2 Jahre. Mhm. Und die beste Freundin, ist das so eine alte Busenfreundin von Kindergartenzeiten? Ja, kann man so sagen, von Grundschule aus. So, jetzt stelle ich mir die Situation für dich grauenhaft vor. Du liegst da im Bett und kriegst mit, direkt 20 Zentimeter neben dir haben die Sex miteinander. Erstmal finde ich erstaunlich, dass du so lange ausgehalten hast und es hast über dich ergehen lassen. Warum bist du nicht dazwischen gegangen? Ich habe in dem Augenblick auch ziemlich, ich war am Weinen. Mhm. Aber leise vor dich hin. Ja, sehr leise. Also mir liefen nur die Tränen runter. Mhm. Und ich habe in dem Augenblick nur noch gedacht, was machst du jetzt, was tust du jetzt? Mhm. Aber ich hatte so Angst, irgendwas zu sagen, auch dass ich den verliere. Mhm. Ja, und wie ist es dann, hast du dann, nachdem die miteinander vollendet hatten, ihren Akt, hast du dann was gesagt oder hast du so weitergetan, als würdest du schlafen? Nee, ich habe so weitergetan, als ich schlafe. Dann bin ich aber aufgewacht, habe mich ins Wohnzimmer gesetzt, da waren die aber schon am Schlafen. Ja. Und dann habe ich einen geraucht und war dabei voll am Weinen. Ja. Dann bin ich irgendwann wieder ins Bett gegangen, ganz ruhig, habe mich hingelegt und so 2-3 Tage später habe ich erstmal nur Andeutungen gemacht. Moment, das heißt, du bist dann wieder ins Bett gegangen, bist eingeschlafen und am Morgen seid ihr zu dritt aufgewacht. Nee, morgens war meine Freundin schon weg, da war ich mit meinem Freund allein. Und da hast du auch noch nichts gesagt zu deinem Freund? Nee, er war schon sehr komisch, ja. Mir ist das aufgefallen. Mhm. Also er hat mich nicht geküsst oder irgendwas mit mir gemacht, so. Mhm. War ganz stur und sehr wütend irgendwie auch. Wütend? Ja, ich weiß aber nicht worüber, ja. Weshalb. So, und nach ein paar Tagen hast du dann erst eine Andeutung gemacht. Ja, da hat er aber nichts, da hat er gelacht. Also meine Andeutung war so, ja, eine Freundin von mir hat mir mal sowas erzählt und so. Er hat dann nur gelacht, er hat so einen Schwachsinn, die Freundin ist ja total bescheuert und so. Und wer ist die Freundin? Wie lange liegt diese Aktion, diese Tat, sage ich mal, zurück? Wann war das? Also von heute an oder wie meinst du? Ja, ungefähr. Hm? Ja, 2,5 Wochen. 2,5 Wochen. 2 Wochen, den Dienstag war das. Ja, so. Ist denn bis heute Klartext gesprochen worden? Nein, gar nicht. Immer noch nicht? Deswegen bin ich auch voll fertig. Ich weiß im Augenblick überhaupt nicht, was ich machen soll. Hm. Du hältst das so lange aus, Tanja. Das ist ja wirklich unglaublich. Ja, es ist auch. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Du hast seitdem deinen Freund wahrscheinlich ganz oft gesehen, jeden Tag oder so? Ja, jeden Tag. Und deine Freundin, mit der telefonierst du auch oder siehst du auch sehr oft? Ja, die habe ich jetzt jedes Wochenende bis jetzt gesehen und telefonieren. Ist die denn auch irgendwie ein bisschen distanziert zu dir? Ja, sehr. Das heißt, die hat vielleicht auch ein schlechtes Gewissen? Ja, ich merke das auch. Glaubst du denn, dass das jetzt so eine einmalige Geschichte ist oder hast du die Vermutung, dass da schon länger was läuft zwischen den beiden? Ich glaube, da läuft schon länger. Wenn nicht sogar von Anfang an. Wieso hast du die Vermutung? Ja, ich hatte schon immer so, er ist sehr eifersüchtig. Mhm. Und er sagt, ich soll immer zu Hause bleiben, ich darf nicht weggehen, ich darf nichts machen von ihm aus. Mhm. Und dann fällt mir aber andererseits auf, dass er viel dafür mit meiner Freundin unternimmt. Ja, deshalb warst du auch schon misstrauisch, als die dann ins Bett kamen und ja. Ne, hast du gerade gesagt, dass du irgendwie so eine Ahnung hattest. Ja. Mhm. Ich finde, Tanja, dass du das auf keinen Fall länger verschweigen darfst. Ich finde, dass du das auf den Tisch legen musst. Dass du ihn damit konfrontieren musst, dass du ich sie hab dann... Ich habe ihn ja schon mal damit richtig konfrontiert. Ja, aber so richtig auch nicht. Du hast gerade gesagt, du hast so Andeutungen gemacht. Nee, nach 2-3 Tagen habe ich die erste Andeutung gemacht. Mhm. Und danach habe ich den, nach ein paar Tagen daraufhin, habe ich den dann richtig damit konfrontiert. Ich habe gesagt, ach so. Ich habe gesagt, ich lag daneben, ich war wach, ich habe es mitbekommen. Ach so. Das tut mir weh. Und dann bin ich auch zusammengebrochen vor ihm und habe angefangen zu weinen. Er meinte, nein, du spinnst und du hast dir das doch nur ausgedacht. Weißt du, was willst du dir ein? Wie kannst du so über deine beste Freundin und über mich urteilen? Aber du bist ganz sicher, dass es so war? Ja, das war er. Du bist ganz sicher? Ja. Also wenn der das jetzt abstreitet, lügt er? Ja, er lügt. Definitiv lügt er? Er lügt definitiv. Mhm. So, warum hast du sie noch nicht angesprochen? Bei ihr, ich weiß nicht, wie ich ihr das erklären soll, wie ich ihr das sagen soll. Indem du einfach sagst, pass mal auf, ich war wach, ich habe alles mitbekommen, was ihr gemacht habt. Ein Satz. Ja, stimmt. Ich glaube, du hast so ein bisschen Angst, ne? Ja, sehr. Also es ist mein erster Freund gewesen und jetzt 2 Jahre, wir haben vor zu heiraten und wir gehen jetzt in die Runde, wo wir mit der Verlobung jetzt anfangen wollen, eine große Verlobungsfeier als erstes. Vorsicht. Vorsicht, ja. Ne? Jetzt aber wirklich nichts überstürzen, wenn das Vertrauen jetzt so elementar erschüttert ist, wird hier nicht verlobt. Nee, hab ich mir auch schon gedacht, das jetzt kommt auf gar keinen Fall. Mhm. Vor was hast du Angst, vor deiner Freundin das zu sagen? Ich habe Angst einfach, die Leute, die mir jetzt im Augenblick, die mich sehr unterstützen, das sind wirklich diese 2 Personen. Meine Eltern sind im Augenblick viel auf Reisen und viel alleine. Und dass ich genau die zwei, die ich am meisten jetzt auch im Augenblick brauche, dass ich die verliere. Aber Tanja, du musst dir auf der anderen Seite vor Augen führen, dass genau diese beiden Leute, die dir so nahe stehen, offensichtlich etwas ganz Schlimmes gemacht haben, nämlich dein Vertrauen elementar missbraucht haben. Und vielleicht nicht einmal nur, sondern schon länger. Und ich finde es wirklich unglaublich. Da gibt es überhaupt gar keine Diskussion. Ich finde das so schlimm, was die gemacht haben. Und dann auch noch neben dir im gemeinsamen Bett. Das ist unter jeglicher Diskussion. Das muss man nur aufs Heftigste und Schärfste verurteilen. Ja, aber dazu muss ich jetzt auch was sagen. Ich bin sehr streng erzogen worden. Ich bin Muslimin, vom Glauben her. Ja. Und also der Junge darf mich wirklich nicht mal richtig anfassen, sagen wir das mal so. Ja. Und von daher gebe ich mir auch irgendwie die Schuld. Sie ist Deutsche. Ja. Und sie ist nicht so streng vom Glauben her und sie war schon früher keine Jungfrau mehr. Nein. Okay, das ist natürlich jetzt deine Haltung. Dennoch, finde ich, hat er die Hauptschuld. Entweder lässt er sich auf jemanden ein, wie du es bist, mit deiner Moral, mit deiner Anschauung, und dann muss er sich dran halten. Oder er sagt eben, ich kann nicht mit einem Mädel zusammen sein, die halt sehr, sehr streng erzogen ist und die auch keinen, heißt das, dass ihr noch nie miteinander geschlafen habt? Nee, noch nie. Ja, gut. Aber das ist dann, da muss er es für sich halt auch entscheiden, dass das nicht geht. Er darf nicht so ausweichen und so aus dem Ruder laufen. Also natürlich kannst du darüber nachdenken, ob das für dich der richtige Weg ist. Ich finde, dass es nicht der richtige Weg ist, aber das ist eine ganz andere Diskussion. Aber ich finde, das sind zwei verschiedene Themen. Hier geht es darum... Das ist meine Meinung. Bitte? Das ist auch meine Meinung, dass es so nicht weitergeht. Und das genau, genau. Also, und dann finde ich es auch irgendwie so heftig von ihm, dass er dich als Spinnerin darstellt, dass du das irgendwie dir eingebildet hast. Und ich glaube es dir schon, wie du es jetzt beschrieben hast, dass du alles mitbekommen hast. Ja. Also, wenn das auch jetzt sehr hart für dich ist, würde ich dir sehr dringend empfehlen, dass du mit beiden Leuten so Klartext sprichst, dass es vielleicht sogar zum Bruch führt. Ich könnte meiner besten Freundin oder meinem besten Freund nicht mehr vertrauen, wenn sowas passiert wäre. Der oder die wäre für mich wirklich vom Tisch. Da würde gar nichts mehr gehen. Und wenn mein Partner oder meine Partnerin so etwas mit mir machen würde, wäre der Ofen auch aus. Das stimmt. Ich denke auch, vielleicht liegt es daran, aber das ist schon auch lange her, da war ich 11 und da hatte sie einen Freund, aber ich meine, mit 11 versteht man sowieso nicht, was man macht. Mhm. Da habe ich mal ihr Freund geküsst. Ach. Und das ist vielleicht auch daran liegt, dass sie... Nein, also A ist der Schnee von gestern und B rechtfertigt eine unrechte Tat, nicht die andere unrechte Tat, weißt du? Ja. Also so muss man es sehen. Ich finde, dass du zu vorsichtig an die Sache rangehst und dir auch zu sehr selbst die Schuld gibst. Das, was man da mit dir macht, ist wirklich ganz schlimm. Und da hast du alles Recht der Welt zu sagen, so nicht. Das stimmt, ja. Ich möchte, dass du noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Okay. Weil ja. Du doch ein bisschen unsicher bist und dann könnt ihr vielleicht noch ein bisschen gemeinsam beraten, wie du es angehst, okay? Okay, danke, Domia. Alles Gute, alles Liebe, Tanja. Mach so weiter, deine Sendung ist echt toll. Echt. Dankeschön, sehr nett von dir. Okay. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss. Dankeschön, tschüss. So, meine Lieben, Hinweis auf Samstag. Samstag ist ja nun schon wieder übermorgen und ich habe prominenten Besuch im Studio, nämlich Nadel ist hier, Nadja Abdel Farak. Und wenn ihr gerne mit Nadja oder Nadel sprechen wollt, dann meldet euch über domian@wdr.de, meldet euch an, schreibt in die Mail eure Telefonnummer und kurz vielleicht, was ihr mit Nadel besprechen wollt oder was ihr sie fragen wollt und dann sind die Chancen unter Umständen gar nicht so schlecht, dass wir euch in die Sendung schalten. Samstag. Und Samstag im WDR Fernsehen, hier im WDR Fernsehen. Um 11:45 geht's los. Mein prominenter Gast, Nadja Abdel Farak, kurz Nadel. Christoph, 21 Jahre alt. Hallo Christoph. Ja, hallo, grüß dich. Ja, schön, dass du da bist. Ja, sehr gut, ja. Um was geht's? Ich bin ziemlich aufgeregt. Ich sag dir mal, worum es bei mir geht. Und zwar, ich bin im Zivildienst sexuell misshandelt worden. Das ist jetzt ungefähr ein Jahr her. Das war in der Nacht vom 22. auf 23. März 2004. Mhm. Ich habe meinen Zivildienst geleistet in einem großen Behindertendorf, und zwar in einer Gehörlosenabteilung dort. Mhm. Ich war in einer Gehörlosenwerkstatt tätig, wo Gehörlose, erwachsene Gehörlose, Zigarillos gedreht haben und war eigentlich im Fahrdienst eingesetzt, um die Zigarillos dann zur Firma weiterzubringen. Die Zigarillos, also Zigarren? Ja. Spielt auch jetzt keine große Rolle. Ich habe jedenfalls auch offen schwul gelebt in dieser Dienststelle. Mhm. Und unter den ungefähr 12 Gehörlosen, die ich betreut habe, waren auch ungefähr 2, wahrscheinlich 3 oder 4 Schwule sogar. Mhm. Und die haben halt immer mit ihrer Gebärdensprache so sexuelle Andeutungen auch gemacht, anal und oral und was man alles so mit den Fingern darstellen kann. Mhm. Die haben sich ausschließlich so verständigen können. Mhm. Also ich habe das mehr so lustig empfunden und naja, habe einfach gedacht, ich lasse die das einfach mal machen. Mhm. Habe es nicht ernst genommen, aber die meine Vorgesetzte, die hat mich damals schon gewarnt, ich sollte doch unbedingt rechtzeitig denen die Grenzen aufzeigen, weil es sonst gefährlich werden könnte. In welchem Alter waren die? Ja, die waren alle über 30. Ah ja. Der Älteste war wohl so ungefähr 50. diese Vorgesetzte, die hat das ehrenamtlich gemacht, die war schon über 80 Jahre alt. Und da habe ich einfach gedacht, die ist halt so ein bisschen prüde und die Einrichtung auch so ein bisschen kirchlich geprägt. Und da habe ich immer gedacht, wenn die mich halt vor den Gehörlosen jetzt warnt, vor den Schwulen, dann ist das so ein bisschen homophob angehaucht wahrscheinlich. Darum habe ich die Gehörlosen immer noch in Schutz genommen. Ja. Und das war eigentlich ein ziemlich großer Fehler. Ja. Was ist denn dann passiert? Also Ende März letzten Jahres war das, dass mein Zivilkollege, mit dem ich mein Zimmer geteilt habe, im Urlaub war und ich also mein Zimmer ganz alleine gehabt habe. Ja. Und das haben die ganz bitter ausgenutzt. Und dieses Zimmer war in dieser Einrichtung? Ja, es ist ein großes Behindertendorf gewesen. Ja, und da gibt es auch Zivi-Wohnheime und in einem von denen hatte ich auch gewohnt. Ja. Einer von den schwulen Gehörlosen hat beim Hausmeister dieses Bereichs auch ausgeholfen und das durch Zugang zum Schlüsselkasten gehabt. Mhm. Und so erkläre ich mir das, dass die dann in mein Zimmer eingedrungen sind. Das heißt, du warst allein in deinem Zimmer? Ja, genau. Und irgendwann kamen, wie viel kamen rein? Genau. Also mindestens zwei. Die kamen rein, haben mich sofort im Schlaf überwältigt und als ich wach geworden bin, hatten die mich quasi mit eingerollter Bettwäsche schon an Händen und Füßen gefesselt und wollten dann quasi alles mit mir machen, was man so machen kann. Jetzt hatte ich ein bisschen Glück gehabt. Ich war an dem Abend auf einer Feier gewesen, bin recht spät nach Hause gegangen, war noch angezogen, hatte also zumindest noch Polohemd an und Jeans und so und die konnten nicht sofort jetzt sich hier machen. Die wollten schon an meinen Gürtel ran und so. Ich konnte mich auch nicht wehren, weil ich schon gefesselt war, aber weil ich schon gefesselt war an Händen und Füßen, konnten die mir jetzt auch schlecht das Polohemd ausziehen oder die Hose ausziehen, hätten die mich erst wieder losbinden müssen. Und darum ist es dann halt in Anführungsstrichen nur dann immerhin zum oralen Verkehr gekommen. Also es ist eigentlich schon ziemlich schlimm gewesen. Moment, ich verstehe nicht. Du liegst da gefesselt. Ja, ich war auf dem Bauch? Auch nicht, auf dem Rücken. Auf dem Rücken. Meine Füße waren zusammengebunden und meine Hände waren auch zusammengebunden. Ja. Aber ich war noch zum Glück an dem Abend in ganzen Klamotten ins Bett gegangen. Ja. Konnten mich also nicht mehr so einfach rausziehen. Hab ich verstanden. Ja. Ich will mir nur gerade vorstellen, wie das mit dem oralen Verkehr ist. Ja. Das heißt, sie haben dich in deinen Mund penetriert, oder was? Ja. Ja, also, die haben mich festgehalten. Der eine hat mich, diese Wagen wogen beide bestimmt um die 100 Kilo und ich selber bin eher schlank und also allein schon dadurch, dass der eine sich auf mich draufgesetzt hat, hatte der andere quasi freies Spiel. Ich konnte mich gar nicht mehr richtig regen. Hast du geschrien? Also ich wusste, in der Woche war eigentlich niemand da, der mich hätte hören können. Und das wussten die übrigens auch. Außerdem, die Leute, die da gewohnt haben, waren teilweise auch gehörlos. Das war nicht nur Zivis und da hörst du das Schreien natürlich erst recht nicht. Ja. So. Der eine von beiden ist zweimal oral in mich eingedrungen, der andere einmal. Mhm. Ich meine, es sei noch ein dritter dabei gewesen, aber die haben mir auch die Augen quasi so gehalten, dass ich gar nicht viel mitgekriegt habe. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie lange das ungefähr gedauert hat. Es kann eine halbe Stunde gewesen sein, kann auch 75 Minuten gewesen sein. Mhm. Ich hatte ganz, ganz viel Angst jedenfalls und ich lag eigentlich in der ganzen Nacht dann wie ein Häuflein Elend einfach da. Sie haben dich dann doch nicht versucht, irgendwie doch noch auszuziehen? Und nee, die sind einfach mehrmals in meinen Mund eingedrungen und haben auch abgespritzt. Ich fand es ziemlich widerlich. Mhm. Die Zeitspanne weißt du nicht mehr so genau. Irgendwann sind sie dann alle zwei oder drei Männer. Du weißt nicht mehr genau, ob es drei waren? Ja, also zwei haben mich vergewaltigt. Es war vielleicht noch ein Mütter dabei, um zu verstehen. Ich hatte wahnsinnig Angst. Die haben mich versucht, noch weiter auch auszuziehen. Mhm. Aber die waren Klamotten, hatten noch Jeans an und einen Gürtel an. Und das war für die wohl doch noch irgendwie zu kompliziert gewesen, weil die konnten mir die Hose nicht mehr runterziehen, weil ich am Bein gesetzt war. Ja, habe ich verstanden. Und dann sind die rausgegangen und ich konnte mich nach und nach selber einfach lösen, aber ich habe einfach wie ein Häuflein Elend da gesessen, konnte mich gar nicht mehr bewegen die Nacht, ich war nicht mehr gefesselt, aber ich konnte mich nicht mehr bewegen, ich war einfach so in mich wie so eine Schnecke im Schneckenhaus. So, jetzt habe ich den Vorher habe ich es verstanden. Ja, der war wie so ein Häuflein Elend gefesselt einfach in der Nacht. Ja, der sehr schlimm ist und sehr ekelhaft ist. Ja. Lass mich fragen, hast du Anzeige erstattet? Nee, aber das ist alles sehr schwierig gewesen die ganze Zeit, also ich war in der ganzen Zeit erstmal gar nicht in der Lage, darüber überhaupt zu sprechen. Ich bin zu meinem Hausarzt gegangen, habe mich krank schreiben lassen, habe gesagt, ich hätte psychische Probleme und das hat er mir in meinem Zustand auch geglaubt. Ich war dann bis zum Ende meines Zivildienstes krankgeschrieben. Dann habe ich die Betebetreuerin vom Bundesamt für Zivildienst angerufen und habe sie gebeten, die soll mich doch bitte schön aus dem Zivildienst entfernen wegen psychischer Probleme. Dann ist die gekommen und hat mit mir auch lange gesprochen. Eine sehr nette Frau, die Regionalbetreuerin da. Aber die konnte es auch außen auch nicht rauskriegen, weil ich war einfach nur wie gelähmt. Ich konnte nicht darüber sprechen, weil ich auch Angst hatte, wenn es rauskommt. Gut, jetzt ist ja eine ganze Weile vergangen. Und dann hast du dich da irgendwie, ich merke, dass du immer noch sehr aufgeregt bist, wenn du das wahrscheinlich dir nochmal vor Augen führst. Jetzt im Abstand hast du irgendetwas eingeleitet. Ja, ich ich wollte eigentlich anfangen zu studieren und habe es aber wegen psychischer Probleme nicht gekonnt, weil ich einfach zu sehr daran gehadert habe. Und ich habe auch gemerkt, dass bei mir sexuell irgendwie was geändert war. Ich konnte Sexualität nicht mehr genießen. Nee, meine Frage war jetzt, ob du juristisch irgendwas eingeredet hast. Ich war, also. Hast du Anzeige erstattet? Ja, nee, habe ich nicht gemacht. Aber ich möchte auch fragen, warum, weil ich halt erst durch die psychischen Probleme, die ich hatte, in eine Therapie gegangen bin und nach 50 Sitzungen erst in der Lage war, überhaupt darüber zu sprechen. Verstehe. Und ich bereite gerade mit meiner Therapeutin zusammen mich mental darauf vor, Strafanzeige zu erstatten. Ach so. Ja, das ist natürlich genau der richtige Weg, dass man erst sich stabil macht für sowas. Ne? Warum kam ja die Frage etwas zu früh gerade mit der Strafanzeige? Ja, ich verstehe. Mhm. Mhm. Aber ich bin jetzt auch zur Zeit drauf und dran, es zu versuchen. Ich habe ans Bundesamt für Zivildienst nochmal geschrieben und Darf ich doch mal fragen, nach dieser grauenhaften Nacht, direkt den nächsten Tag, da warst du auch gar nicht fähig, irgendwas zu machen, ne? Ich bin, wie gesagt, sofort zum Hausarzt gegangen. Sofort? Ich war der allererste sogar an dem Tag in der Praxis und der hat mich wegen psychischer Probleme, die ich sichtbar hatte, sofort krankschreiben lassen. Warst du vorher auch schon eher so in so einer labilen Stimmung oder hat dich dieses wirklich so komplett umgehauen? Nee, es ging mir eigentlich relativ gut und ich hatte auch wirklich nie psychische Probleme im Leben bei dem gehabt. Es war einfach vielleicht umso deshalb umso schlimmer für mich, weil es einfach von 0 auf 100 war. Abgesehen von dem extremen Ekelfaktor, hast du wahrscheinlich auch extreme Angst gehabt, ne, währenddessen? Ich bin nämlich auch niemals in die Zivildienststelle mehr wieder hingegangen, nur einmal als die Regionalbetreuerin da war. Da war ich eine Stunde lang zu Besuch. Ich habe die Rest der Zeit immer bei meinen Eltern gewohnt, aber selbst denen habe ich es nie gesagt. Bei denen habe ich auch noch nicht offen schwul gelebt zu der Zeit. Das war auch der Grund, warum ich nicht darüber sprechen konnte, weil ich dachte, im Rahmen eines Prozesses müsste ich mich dann auch so outen, dass meine Eltern das auch erfahren. Ich meinte gerade aber, dass du währenddessen auch wahnsinnige Angst gehabt hast. Ja, das ist auch das Größte, was ich jetzt aufarbeiten muss in der Therapie. Das sind Traumatisierungen, die entstanden sind. Und meine Therapeutin meint, dass ich noch 2 Jahre brauche, um diese Angsttraumatisierungen überhaupt zu verarbeiten. Also ein ganz, ganz schwere Erschütterung für dein Leben, was da passiert ist. Ja, also ich merke, ich kann keine Sexualität mehr genießen. Das merke ich, wenn ich auch nur Freunde bei mir zu Besuch habe und die kommen hier einfach nahe, kuscheln mit mir im Bett ein bisschen. Es ist ganz anders geworden. Ich hatte vorher auch noch nie sexuelle Erfahrungen gehabt, muss ich jetzt sagen. Da bin ich auch sogar Spätzünder. Und das wäre jetzt quasi die allererste Erfahrung, die ich im Leben jetzt gemacht habe. Und dann gleich so was Schlimmes. Ja. Also, aber ich bin ja froh, dass du in eine Therapie gegangen bist. Ja. Das ist ein guter Weg. Und das ist auch der einzige Weg, glaube ich, wenn man so erschüttert ist, da rauszukommen. Hast du denn ein gutes Gefühl auch in dieser Therapie, dass es vorangeht? Ja, ich merke, dass ich ja jetzt relativ offen, zwar noch sehr nervös, aber immerhin darüber sprechen kann. Das ist für mich so ein wahnsinnig großer Fortschritt gewesen. Aber hör mal, das ist schon eine tolle Sache. Und ich merke auch in der Therapie, das ist total toll, dadurch, dass ich mit der Therapeutin so oft darüber spreche, ist es eine wahnsinnige Entlastung, das verstanden werden, dass da jemand mitfühlt, das ist wahnsinnig geil. Und ich merke auch, wenn ich jetzt vielen Leuten erzähle, die mir zuhören, das tut mir einfach wahnsinnig gut. Das wollte ich ja sagen. Wenn du so große Probleme damit hattest und du so traumatisiert warst, ist das ein ganz toller Erfolg, dass du es hier jetzt hast erzählen können. Ja, es ist jetzt ungefähr genau 11 Monate jetzt. Ja. Und ich habe in dieser Zeit schon wirklich ganz andere Zustände gehabt als jetzt. Also Gratulation zu dem Mut, dass du hier angerufen hast, dass du es erzählt hast. Ja. Es fällt ja richtig ein Stein vom Herzen, ne? Ich wollte eigentlich damals schon sagen, als diese Foltervorwürfe mit der Bundeswehr in den Medien waren, da wollte ich schon anrufen und auch mal sagen, dass auch sowas im Zivildienst vorkommen kann. Und es ist wahnsinnig jetzt. Und lass mich mal fragen, diese Männer, die waren nicht geistig behindert, ne? Die waren gehörlos, Die waren nur taub. Ja, ganz normale Menschen, intelligente, zurechnungsfähige Leute, die ein schweres Verbrechen begangen haben. Es waren wirklich, ganz normale Leute, So, Christoph, jetzt wünsche ich dir, dass du in deiner Therapie weiter Fortschritte machst. Ich wünsche, dass diese Strafanzeigengeschichte auch in deinem Sinne abläuft, dass es nicht zu schwierig wird und dass es für dich nicht nochmal zu schmerzhaft wird, das Ganze. Ja. Aber ich glaube, du bist auf einem richtigen Weg, auf einem guten Weg. Ja. Und nochmal, klasse, dass du angerufen hast. Ja, ich auch. Wenn du gerne möchtest, du bist ja so sehr aufgeregt und noch kannst auch gerne mit meiner Psychologin nochmal sprechen jetzt. Ja, aber ich habe morgen um 7 Uhr schon meinen nächsten Termin. Ich glaube, bis dahin halte ich es. Na gut. Auch raus, aber ich danke dir. Ja. Voll nochmal. Alles Liebe und alles Gute. Und ich glaube, wenn du so weitermachst, wirst du es auch schaffen und irgendwann auch zu einem normalen Leben für dich auch eine normale Sexualität wiederfinden. Ich hoffe es doch. Alles Gute. Danke, wenn du mir hast. Tschüss. Tschüss. Das war der Christoph und hier ist die Vesna. Hallo Vesna. Hi Domian. 25 Jahre bist du. Genau. Ja. Um was geht's bei dir? So, bei mir geht's, dass meine Schwester und ich, die ist 1,5 Jahre älter als ich und ich bin 25, wie gesagt, wir haben gestern das erste Mal unsere leibliche Mutter gesehen, kennengelernt. Wie kommt das? Ja, damals, als wir noch klein waren, haben sie schon sie, ne, die leibliche Mutter, die wir eigentlich, die eigentlich gar nicht so für uns vom Gefühl her nicht die Mutter ist. Ja, ja. Also auf jeden Fall haben die sich getrennt, unsere Eltern. Wie alt wart ihr da? Als? Also ich war ja, vielleicht war ich denn da, knapp ein Jahr oder so. Also meine Schwester war 2 und ich war Du warst noch 6 Monate vielleicht. Ja. Jetzt, wurdet ihr zur Adoption freigegeben? Nein, oder? Nein. Die Eltern haben sich getrennt. Mein Vater hat uns gekriegt. Ach so. Hat das Sorgerecht gekriegt, weil mein Vater war ja berufstätig. Wir kommen aus Jugoslawien, die haben sich in Jugoslawien getrennt. Ja. Ja, mein Vater hat das Sorgerecht bekommen. Ja. Und so wie sie uns erzählt hat, hatte mein Vater uns nur vorübergehend, bis sie Arbeit findet. Und dann hätte sie uns gekriegt. Und wir sind dann nach Deutschland gekommen. Mhm. Und dann hat dein Vater, euer Vater hat eine andere Frau? Genau, aber schon in Jugoslawien. Ach so, und ihr seid dann quasi bei der Stiefmutter aufgewachsen? Bitte? Ihr seid dann quasi so bei der Stiefmutter aufgewachsen? Ja, gar nicht Stiefmutter. Das ist diese Mutter, die wir haben, ist ein Engel. Achso, ich meine es auch gar nicht irgendwie abwerten, sondern man sagt das ja so. Also bei der anderen Frau seid ihr aufgewachsen. Ja. Und die hat euch auch gut behandelt. Sie hat uns besser behandelt, als vielleicht eine leibliche Mutter Kinder behandeln kann. So, und all die vielen Jahre, du bist ja schon 25, hat die Mutter nichts von sich hören lassen? Nichts, gar nichts. Gar nichts. Die wusste ja, dass ihr in Deutschland seid. Nee, sie wusste auch gar nicht, wo wir sind. Sie wusste gar nichts. Sie hat uns erzählt, sie hat mal ein paar Versuche gestartet, hat uns... Kann man das nicht rauskriegen? Ist das nicht einfach rauszukriegen? Der ehemalige Mann und die Kinder sind in Deutschland? Das war ja kein Geheimnis, ne? Oder? Ja, sie dachte, wir wären in Amerika, dann dachte sie, wir wären in Schweden. Ja. Und keine Ahnung. So, und wie hat sie euch jetzt gefunden? Ich habe sie gefunden. Du hast sie gefunden? Ja. Und wie hast du das gemacht? Ich habe überall mal rumtelefoniert. Also irgendwie kam es und dann habe ich gedacht, boah, bevor die Frau stirbt, möchte ich dir einmal meine Meinung drücken, sie im Arsch treten. Aber du wusstest doch gar nicht, wo die Frau sich befindet. Die hätte ja auch schon irgendwo im Ausland sein können. Ja, ja, und wir sind in Wien geboren. Und ich hab die ganze Zeit geglaubt, sie würde in Österreich leben. Ja. Dann habe ich dort angerufen. Und die geben mir keine Auskunft, weil keine Ahnung, Datenschutz. Ja, ja. Und ich habe ja gesagt, ich suche meine leibliche Mutter. Wie soll ich denn sonst finden? Wollten die mir nicht helfen. Dann habe ich Jugoslawien angerufen. Und dann, ich habe tausende Leute angerufen. Also warst richtig aktiv, hast richtig recherchiert. Ja, und ich habe die innerhalb von 2 Wochen nach dem ganzen Rumtelefonieren, habe ich die dann doch gefunden. Und wo war sie? In Schweden. In Schweden? Ja. In Schweden. Ja. Da muss man auch erstmal drauf kommen, dass sie dann in Schweden ist. Ja. Du hast irgendwelche Hinweise bekommen und die Spur führte dann nach Schweden? Ich weiß nicht, ich habe tausende Leute angerufen, tausende Ämter und... Und dann hat mir zuletzt in Jugoslawien, keine Ahnung, Einwohnermeldeamt so geholfen, weil die hat da angegeben, dass sie neu geheiratet hat und dass sie jetzt in Schweden lebt. Ja, so, und nun ist es zu einem Treffen gekommen. Ja, sie kam gestern hier an. Nach Deutschland. Ganz komisches Gefühl. Wie war das, als sie plötzlich vor dir stand? Fremde Frau. Ja. Hattest du etwa schon länger mit ihr mal telefoniert? Einmal. Ich habe sie angerufen und dann, sie konnte es gar nicht erstmal glauben, dass ich es bin, weil sie dachte, jemand will die da veräppeln. Ja. Ja, und dann habe ich ihr gesagt, ja, hör mal, hier, ich bin deine Tochter, ne? Ja. Hier, Wessner, und ich bin da und da geboren, mein Vater ist so und so. Und dann hat sie dann doch geglaubt, dass ich das bin. Und dann hat sie gesagt, ich kann es nicht glauben. Ja. Wie schnell hat sie sich entschieden, dann auch zu kommen? Dann am Sonntag hat sie nochmal bei mir angerufen und gestern ist sie gekommen. Ein paar Tage nur. Immerhin, ne? Das ist ja auch schon toll, dass sie das gemacht hat. Ja, und ich hab mir gedacht, wenn die jetzt nicht kommt, ne, dann... So, und gestern bei dem Treffen, war deine Schwester auch dabei? Ja, meine Schwester und ich. Meine Schwester ist übrigens jetzt auch da. Die liegt jetzt hier. Ach so. Die Mutter, die ist gerade hinten bei mir im Schlafzimmer, die schläft. Ach so, die Mama ist noch da. Ja, die bleibt bis Samstag. Wie ist jetzt, du hast gerade gesagt, das ist ein ganz komisches Gefühl. Ja. Was war die wichtigste Frage, welche du ihr stellen wolltest? Ja, die habe ich am Telefon gestellt. Ich habe gestellt, warum hast du uns verlassen? Genau, die Frage ist ja auch wirklich die gravierendste. Was hat sie geantwortet? Sie hat gesagt, so war die Situation damals und sie musste das machen, weil wir es besser als unserem Vater hatten und weil das auch nur vorübergehend wäre. Glaubst du das? ich weiß, ja, also mein Vater erzählt seine Story, sie erzählt ihre Version. Was ist denn die Version von deinem Vater? Von meinem Vater natürlich, ne, also jeder erzählt das so, dass er selber im Rechten, im guten Licht dasteht, das ist klar. Und dann habe ich mir auch gedacht, ich will mir beide Seiten an. Mein Vater erzählt das natürlich total negativ. Sie ist schuld und sie hat euch verlassen und sie hat euch vergessen und sie wollte euch nie sehen. Und sie hat sich nicht um euch gekümmert, ihr wart ihr egal, sowas, ne? Genau, so. Ja. Jetzt ist ja erst sehr wenig Zeit vergangen, aber ihr seid immerzu zusammen gewesen, seitdem sie da ist. Ja. Wie sprecht ihr eigentlich? Welche Sprachen miteinander? Ja, Jugoslawisch. Das, ich kann zwar nicht so gut, aber das geht schon. Hat sie sich sehr gefreut, euch zu sehen? Ja, hat sie. Glaubst du ihr das Gefühl? Irgendwo, sie jetzt sagt jetzt zwar selber, wir sind schon, schade, dass es so gekommen ist. Mhm. Also wir sehen das, dass es ihr leid tut und dass sie es bereut und dass es ihr doch schwerfällt. Hat sie noch weitere Kinder bekommen? Ja, wir haben noch zwei Halbgeschwister. Also ein Bruder, der ist 31, den hatte sie aber vor uns gehabt. Und danach hat sie gedacht, wo sie uns verlassen hat, danach wollte sie unbedingt noch eine Tochter haben. Mhm. Hat sie auch gekriegt. Mhm. Sie ist drei Jahre jünger als ich. Und sie meinte aber, das war nicht das Gleiche wie, weil jedes Kind ist ein Unikat und das war doch nicht dasselbe. Was sagt denn eigentlich dein Vater und die Frau von deinem Vater zu deiner das Aktion? Das ist das fette Problem jetzt. Die sind sauer. Die sind sauer. Die sind heftig sauer. Auch die nette Frau, die deine Mama eigentlich ist. Die ist nett. Weißt du, das verstehe ich nicht. Ja, das verstehe ich auch. Weil ich finde, dass man, auch wenn dein Vater, vielleicht hat er ja recht mit seiner schlechten Meinung über deine Mutter, kann ja sein. Ja. Das können wir alle nicht beurteilen. Aber er müsste dann sagen, die Wessner und deine Schwester, ihr habt das Recht darauf, die Frau kennenzulernen. Und diese Freiheiten müssen wir den Mädels geben. Ja, und so. Und die Mädels müssen sich selbst eine Meinung bilden. Dadurch liebst du deinen Vater ja nicht weniger und auch nicht die Frau von deinem Vater. Ja. Ne? Indem du jetzt deine leibliche Mutter kennengelernt hast. Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, und okay, wenn mein Papa sauer ist, das macht mir nicht viel aus. Der ist andauernd irgendwie sauer. Das ist nicht schlimm. Mit dem, das kriege ich schon hin. Aber uns tut das leid, dass unsere Mutter, die wir als Mutter kennen, die uns großgezogen hat, die fühlt sich verletzt und meint, jetzt habt ihr jetzt eure Mutter und ihr werdet diese Zeit mit der verbringen. Ich will nicht, dass ihr mit der Kontakt habt. Da kommt dieser Neid hoch. Na, vielleicht ist das Eifersucht. Eifersucht, ja. Aber vielleicht kannst du ihr das auch, du sprichst ja sehr gut von eurer Ziehmutter, so nenne ich sie mal. Mhm. Du sprichst ja sehr gut von ihr. Ne? Ja. Du hast sie sehr gerne. Sehr gerne. So, indem du ihr das vielleicht nochmal so ganz klar machst, pass mal auf, wie sprichst du das an? Sagst du Mama zu ihr? Ja, klar. Ja. Indem du sagst, pass mal auf, Mama, das macht ja, mein Gefühl wird überhaupt nicht verändert zu dir. Das musst du immer wieder sagen, damit sie das... Ja, das haben wir gesagt. Ja. Sie hat uns gesagt, ja, ihr habt mich enttäuscht. Jetzt habt ihr eure Mutter und jetzt werdet ihr Zeit mit ihr verbringen. Und dann hat sie gestern heftig gesagt, so ja, beweist mir doch, dass sie mich liebt und schickt sie sofort nach Hause. Vielleicht soll man ein bisschen großherziger sein und sagen, okay, das ist jetzt so frisch. Ist es vielleicht auch für eure Mama ein Schock, dass jetzt diese Frau aufgetaucht ist? Vielleicht wird sie schon wieder beruhigen, wenn sie merkt, dass du sie nach wie vor so lieb hast wie vorher. Ja, klar. Und dass ihr sie genauso gut behandelt wie vorher. Ja. Und eure leibliche Mutter wohnt in Schweden, das ist weit weg und so oft werdet ihr euch sowieso nicht sehen. Das habe ich auch gedacht, das ist es momentan, weil das so frisch ist. Obwohl, sie hat immer gesagt, sie hätte nichts dagegen, wenn wir uns mal treffen, wenn wir die kennenlernen. Sie meinte, nein, das ist, ja, sie hat euch geboren, ich würde nie was dagegen haben. Nur ich vermute, dass mein Papa da ein bisschen... Ja, ich finde, dass ihr beiden Mädels eure Linie jetzt durchziehen solltet. Ihr habt das Recht darauf, eure Wurzeln kennenzulernen, das heißt eure Mutter. Und es wäre doch wunderbar, wenn sich jetzt zu der leiblichen Mutter auch ein gutes Verhältnis ergeben würde und ihr weiterhin natürlich ein tolles Verhältnis zu eurer Mama hättet. Ja, klar. Also was es wäre, allen wäre damit ja gedient. Ja, es wäre schön, wenn es aber nur, vor allem unsere Mutter hat sogar, unsere Mutter jetzt nicht, so ist es kompliziert, also unsere Mutter, die wir als Mama kennen, sie hat sogar mit ihr telefoniert bei mir zu Hause und war ganz normal und wir dachten auch, weil uns fällt das auch schon. Wir hätten für uns das auch leichter, wenn unsere Mama auch da wäre und auch mit ihr gesprochen hätte, so wenn wir auch zusammensitzen würden. Ja, Vorsicht, vielleicht würde ich das würde ich auch noch nicht so fordern. Macht ihr das erstmal, ihr beiden Mädels. Und wenn sie nochmal wiederkommt, oder da kann man ja ein bisschen Zeit vergehen lassen, nicht alle zusammenführen direkt. Das ist ja auch schwer für eure Ziehmutter, für die Mama, das jetzt plötzlich zu verkraften. Da würde ich sie gar nicht jetzt gleich mit konfrontieren. lass mal ein bisschen Zeit vergehen. Wie lange bleibt denn die leibliche Mutter hier? Bis Samstag. Bis Samstag. Mhm. Na gut, das ist ja auch nicht mehr so lange. Nein. Dann könnt ihr das alle erstmal ein bisschen verdauen danach und verkraften. Mhm. Und ich fände es einfach klasse, wenn ihr Mädels halt auch einen guten Kontakt zu eurer leiblichen Mutter aufbauen könntet. Ja. Das wäre doch wunderschön. Ja, das wäre aber auch nie dieses Mutter-Tochter-Verhältnis. Nein. Das wird doch nie nein, niemals, niemals. Aber vielleicht in einer anderen Art ein gutes Verhältnis. Ja. Aber so oft werdet euch ja eh nicht sehen. Ich finde toll, dass du das gemacht hast, muss ich nochmal sagen. Mhm. Und bleibt einfach bei am Ball und zeigt eurer Mama, dass ihr sie nach wie vor sehr lieb habt. Ja. Ja. Liebe Vesna, grüß mal deine Schwester herzlich von mir. Mach ich. Und genießt jetzt diesen besonderen Augenblick, obwohl er schwierig sicherlich auch ist. Ja, ist auch. Ja, alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch ganz einfach bei mir oder mailt unter domian@wdr.de. Sabine ist hier. Sabine ist 31 Jahre. Hallo Sabine. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Schönen guten Morgen. Ich habe da ein Problem. Was heißt ein Problem? Ja, ich bin hauptberuflich Prostituierte, habe in meinem Job meinen jetzigen Freund kennengelernt vor ungefähr einem halben Jahr. Mhm. Wie lange bist du schon Prostituierte? Ungefähr jetzt 3 Jahre. Ja. Du hast vor einem halben Jahr deinen jetzigen Freund kennengelernt. Ja, genau. Im Job kennengelernt. Das heißt, er war ein Kunde von dir. Er war ein Stammkunde von mir. Ein Stammkunde. Mhm. Und den hast du dich verknallt? Er sich eigentlich erst in mich. Ach so. Und nachher haben wir halt, auch mal ein bisschen privater geredet. Ja. Und dann ist er halt auch mal ein bisschen länger geblieben wie normal. Und jemand ist von der Funke bei mir auch mal übergesprungen. Mhm. Mhm. Das ist ja schon mal ganz schön, dass sich so etwas so ergeben hat. Jein. Warum jein? Am Anfang hat es eigentlich sehr gut zwischen uns geklappt. Mhm. Und jetzt haben wir seit ungefähr ein Vierteljahr das Problem, dass es bei uns im Bett überhaupt nicht mehr klappt, von seiner Seite aus. Mhm. Wir kuscheln wohl zusammen, wir haben uns im Arm, wir streicheln uns, wir genießen auch die Zweisamkeit, wir genießen den einen zu spüren und den anderen zu riechen. Mhm. Aber wenn es drauf ankommt, klappt bei ihm nichts mehr. Weil? Weil er angeblich, so wie er sagt, vom Kopf her nicht abschalten kann. Er hat eine 20-jährige Ehe hinter sich, lebt gerade in Scheidung. Ja, kennst das selber mit den ganzen Sachen, die dann, weil dazu kommen 3 Kinder und die Frau macht ein bisschen Theater und er sagt einfach, er kann nicht abschalten. Glaubst du ihm das oder vermutest du, dass es an deinem Job liegt? Ich weiß es nicht genau. Ich habe zum Beispiel jetzt schon einige Dinge bei ihm entdeckt. Er hat einen Computer zu Hause. Mhm. Und ich habe gesehen, dass er ab und zu mal in Kontaktanzeigen rumstöbert. Mhm, dann habe ich bei ihm gesehen, als ich mal bei ihm geputzt habe, dass er in seinem Nachtschränkchen auch einige Kontaktanzeigen ausgedruckt hat von Frauen. Mhm. Und ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Das heißt, da ist ein gewisses Misstrauen, dass er vielleicht sogar fremdgeht. Fremdgehen nicht, aber dass er da vielleicht irgendwie was anderes im Hinterkopf hat. Dass er sich zumindest in die Richtung bewegt. Das genau, weil ich meine, er hat mich in meinem Job kennengelernt und warum soll er es nicht auch anders probieren? Sag mal, ein halbes Jahr zusammen und die erste Zeit funktioniert das durchaus gut bei euch im Bett, auch privat dann. Ja, natürlich. Mhm. Aber da hatte er ja seine ganzen Probleme auch im Hals mit Familie, mit Scheidung, mit Kindern, weiß ich was alles. Ja, jetzt haben wir uns kennengelernt. Ich muss dazu sagen, er hat ungefähr vor einem knappen Jahr hat er einen Schlaganfall gehabt. Mhm. Und war zu dem Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt haben, in der Reha-Klinik. Ja. Das heißt, er war von den ganzen Problemen, die auf ihn eigentlich zugekommen sind, abgeschottet. Ah ja. Er hatte den Kopf ziemlich frei und da ging das alles. Ja, das heißt also, das kann durchaus sein, dass er schon sehr, sehr, sehr, ja, sehr viel im Kopf hat und dadurch sehr beladen ist. Und ja. Aber du, so ganz glaubst du es ihm eben nicht, aufgrund dessen, was du da entdeckt hast. Ja, erstmal da. Ja. Und zweitens, am Anfang hat er mir gesagt, er möchte gerne eine feste Beziehung haben. Mhm. Und so nach und nach stellte sich aber immer mehr raus, dass er das gar nicht möchte, sondern dass er seinen Freiraum eigentlich viel lieber hat. Mhm. Wohingegen du gerne eine feste Beziehung hättest mit ihm? Ja, aber meinen Freiraum möchte ich auch wohl behalten. Mhm. Bloß so wie es im Moment läuft, passt mir das eigentlich nicht so ganz. Mhm. Und dann wurde denn, lass mich das noch fragen, ist das irgendwann mal thematisiert worden, dass er vielleicht, das was ich gerade schon gesagt habe, dass er vielleicht doch irgendwie nicht mit deinem Job zurechtkommt? Hat er da irgendwas mal zugesagt? Ja, das hat er. Und was hat er genau da gesagt? Er hat mir gesagt, dass er es einfach nicht haben kann, wenn er weiß, dass mich andere Männer begehren, dass mich andere Männer anfassen und dass ich mit anderen Männern ins Bett gehe. Jetzt muss ich aber dazu sagen, mein Job ist wirklich nur Job. Mhm. Ich schalte meinen Kopf aus. Das heißt, ich bin wirklich nur da, um die Männer eben, jetzt sag ich mal ganz krass, abzufertigen. Ja, das verstehe ich schon aus deiner Warte heraus, aber das sieht er natürlich nicht so, obwohl er selbst mal dein Kunde war. Ja. Ne? Das kann er wahrscheinlich nicht so auseinanderhalten. Aber das ist eigentlich auch nicht mein Hauptproblem. Mein Hauptproblem ist, dass er vor ungefähr einem Vierteljahr, dass er sich da von mir trennen wollte, auch zu mir gesagt hat, dass es vorbei ist. Und ich bin eigentlich ein Typ, ich mag privat sehr gerne Sex mit mehreren Leuten. Dann habe ich bei uns im Umkreis von 20 Kilometern ist ein Swingerclub. Und dann bin ich da einfach samstags mal hingefahren. Und habe mir das Ganze mal angeguckt. Und ich muss sagen, ich war sehr begeistert. Und dann bin ich auch mit den Besitzern ins Gespräch gekommen. Und die haben mich dann abends gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, dass ich da arbeite. Das heißt, ich komme äußerlich gesehen als normale Swingerfrau dahin, nehme dann die Swingermänner mit nach oben, vergnüge mich mit ihnen. Ja. Und am Ende, wenn ich dann gehe, wird mit den Besitzern abgerechnet. Ja. Also du rechnest da mit den Besitzern ab? Ja, genau. Ja, das heißt, du arbeitest da neben zu deinem zusätzlich, also das machst du zusätzlich neben deinem Job als Prostituierte? Ja, genau. Ja. Kurz nochmal zur Prostitution. Arbeitest du in einem Club sonst? Nein, oder? Ich arbeite privat. Du arbeitest privat. So, und dieses hast du jetzt nebenher noch angefangen in einem Swingerclub? Ja, genau. Weil es dir auch Spaß macht? Ja, das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Wenn ich das privat mache, dann habe ich da Spaß bei dem Swingerclub. Und wenn ich das aber im Job mache, dann ist es wirklich nur mein Job, als wenn irgendwo jemand hinter der Ladentheke Brötchen oder ein Brot verkauft. Verstehe. So, das hat er dann aber auch mitbekommen, dein Freund? Nein. Nein? Nein, das weiß er nicht. Ach, das weiß er bis heute nicht, dass du das machst? Nein. Das war auch heikel, ne? Ja, da habe ich ganz schön Bammel, dass das mal irgendwann rauskommt, weil ich dann nämlich glaube, dass die Beziehung am Ende ist. Und das möchte ich nicht. Aber machst du es dann? Ja, warum mache ich es dann? Das ist eine gute Frage. Ja, also du verlangst ja von ihm auch, dass er irgendwie sich klar dir gegenüber verhält. Und du beklagst... Er tut es ja aber auch nicht. Bitte? Er tut es ja aber auch nicht. Ja, aber das ist... Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch ein Mensch. Gut, aber dann musst du andere Verhältnisse schaffen. Entweder musst du als gutes Beispiel vorangehen und dich ehrlich und klar verhalten deinem Partner gegenüber und nicht auch irgendwelche Mauscheleien dazu machen. Dann kannst du es nämlich auch wirklich von ihm einfordern. Oder wenn das alles irgendwie nicht funktioniert so, dann müsst ihr euch, dann hat diese Beziehung eben keine Grundlage. Das kann ich kann mich nicht von ihm trennen. Ja, aber da sind so viele Unwägbarkeiten, die mir so nicht einleuchten oder die schwierig sind. Du machst deine Swingerclub-Geschichte, das weiß er nicht. Er ist irgendwie am rumnörgeln, dass du deinen Job machst und dass er damit nicht richtig zurande kommt. Dann, ich zu, ja. Ja, so. Und dann gibt er vor, was ja vielleicht stimmt es aber auch nicht, vielleicht ist es eine Ausrede, dass er den Kopf zu hat wegen seiner ganzen Problemgeschichten. Und dann hast du gerade auch noch die Andeutung gemacht, dass er auch schon schwer krank war, was ihn vielleicht auch noch belastet. Kann ja auch sein, weiß ich nicht. Ja. Ne? So, da ist ja ein ganzer Berg von Problemen, die ineinander verheddert sind. Das heißt, da muss eine Klärung geschaffen werden. Ja, wir haben schon des Öfteren mal klärende Gespräche gehabt, so ist das nicht. Wir haben schon so oft diskutiert und wir drehen uns da im Kreis. Er sagt immer, er braucht seine Freiheit, aber er will mich auch nicht verlieren. Ja, was heißt das? Will er mit dir zusammen sein oder will er mit dir nicht zusammen sein als Paar? Beides. Er möchte seine Freiheit behalten, aber auch mit mir zusammen sein. Und gut. Das funktioniert nicht. Gut. Ja, oder man findet ein Modell und sagt, pass auf, wir sind zusammen und wir definieren mal unsere Freiheit. Was meinst du damit, seine Freiheit? Und man klärt das ab und sagt, okay, das billigen wir uns gegenseitig zu, aber dennoch sind wir ein Paar. Aber das muss man alles aussprechen. Ja, das beste Beispiel ist zum Beispiel, er ist in einem Motorradclub und jetzt geht es darum, dass im Mai eine große Motorradtour von 5 Tagen eigentlich vorgesehen ist. Jetzt war heute der letzte Anmeldetermin und er hat die ganze Zeit gesagt, er möchte mich gerne mitnehmen. Ja. Und jetzt war ich, weil ich da selber noch nicht so viel Erfahrung mit habe mit Motorrädern, war ich die ganze Zeit am Zweifeln, fahre ich mit, fahre ich nicht mit. Und dann habe ich ihm letzte Woche gesagt, ich sage, okay, ich fahre mit. Und heute sagt er mit einmal zu mir, nee, er möchte doch alleine fahren, so auf weiterem Himmel. Ja, das ist bescheuert. Da würde ich sehr sauer sein an der Stelle. Also nicht hü und hot, ne? Rein aus dem Kartoffel, raus aus dem Kartoffel. Eben, und da war ich auch ein bisschen am Zweifeln. Ich denke, was will der jetzt überhaupt? Vielleicht taktiert der auch so ein bisschen rum und macht das gerade so nach Lust und Laune mit dir und... Deswegen müsst ihr wirklich Klartext sprechen miteinander. Nur so geht das. Und du musst dann auch eine Linie für dich finden, ob du das mit dem... Ich finde, du dürftest das nicht heimlich machen mit dem Swingerclub. Sag es ihm. Konfrontiere ihn damit. Ja, ich habe Angst, dass ich ihn verletze. Ja. Weil wenn es im Bett bei ihm nicht klappt, dann spiele ich ihm ja auch immer dieses Verständnis vor und sage, ich verstehe ihn. Und aber auf anderer Seite habe ich auch meine Bedürfnisse. Eben, das musst du alles sagen. Es geht nichts mit Vorspielen und was heißt verletzen? Er verletzt dich ja auch. Und ihr steht da beide im Nebel voreinander und wisst gar nicht genau, mit wem ihr es zu tun habt. Mhm. Macht euch erstmal klar gegenseitig. Und vielleicht findet ihr dann einen Weg. Vielleicht findet ihr dann aber auch keinen Weg. Ja. Vielleicht verliert ihr euch dann auch. Aber so ist das ja auch kein Zustand im Moment. Ja, da habe ich aber auch Angst vor ihm zu verlieren. Glaube ich. Aber das ist, was ist die Alternative, es zu riskieren? Wenn du jetzt wirklich offene Worte sprichst und alles auf den Tisch legst, dann hast du vielleicht die Chance, dass ihr da eine vielleicht unkonventionelle Beziehung führen könnt und dass ihr euch wirklich habt. Aber so funktioniert es nicht. Ja, ich glaube eher, wenn ich ihm sage, dass ich dahin gehe, dass dann die Beziehung am Ende ist. Ja. Aber wenn er sagt, er will seine Freiheiten haben, kannst du auch deine Freiheiten einfordern. Du kannst ihn ja auch mitnehmen dahin. Ja, er hat mich ja schon gefragt, ob wir da nicht mal zusammen hingehen können, weil er hätte das mal gelesen, ja. Würde sich dann mal für interessieren, aber ich weiß nicht, also mit ihm zusammen da hingehen, ich könnte es auch nicht ertragen, wenn er da mit einer anderen Frau liegt. Okay, dann müsstest du es verzichten, da musst du auch Verzicht üben. Es geht, man kann nicht alles unter einen Hut kriegen, weißt du? Ja. Das ist immer der Punkt, man muss sich für etwas entscheiden und da muss man dann machen. Auch wenn man da einige Dinge dann tun muss, die nicht so schön sind. Mhm. So, liebe Sabine, jetzt hast du ein bisschen was vor dir. Du musst da jetzt mal ran und säubern und entwuseln das Ganze. Mhm. Alles Gute. Ja. Danke, Domian. Und nochmal Kompliment an deine Sendung. Die ist wirklich super. Ich höre euch jeden Abend. Dankeschön, sehr nett. Ich bin spitze, wie du mit den Leuten umgehst. Vielen lieben Dank. Sabine, mach's gut. Tschüss. Ja, du auch. Tschüss. Sarah, 20 Jahre alt. Hallo, Sarah. Hallo, Domian. Hallo, Sarah. Und was geht's bei dir? Weil mir geht es darum, dass ich ein Verhältnis mit dem Mann meiner ehemaligen besten Freundin hatte. Mit dem Mann der ehemalig besten Freundin? Also mit der Freundin, mit dem Mädel bist du nicht mehr befreundet? Nee, jetzt nicht mehr. Mhm. Durch diese Beziehung mit dem Mann? Ja, genau. Als sie das rausbekommen hat, dann nicht mehr. Ach so, die hat das rausbekommen? Ja. Wie lange läuft die Beziehung schon? Das lief 4 Monate. Also jetzt momentan läuft eigentlich gar nichts mehr. Mhm. Und die beste Freundin war wie lange deine beste Freundin? Gut ein halbes Jahr. Ach so, dann war es aber auch keine dolle beste Freundin. Ja, aber schon eigentlich eine sehr, sehr gute. Ja, weil eine Freundschaft muss sich auch aufbauen und so schnell geht das auch nicht. Ja. Wie ist das rausgekommen? An Silvester. Also ich habe mit meiner besten Freundin halt Silvester gefeiert. Mhm. Und er hat sie ganz oft angerufen, weil er halt wissen wollte, wo wir feiern, weil er mitfeiern wollte. Mhm. Sie hat ihm dann halt aber immer gesagt, nein, ich will nicht, dass du kommst, ich will nicht, dass du kommst, weil die halt auch getrennt gelebt haben. Ach so. Mhm. Und sie wollte halt nicht mit ihm feiern und dann hat er mich halt auch die ganze Zeit angerufen. Mhm. Und ich bin aber nicht drangegangen, aber irgendwann bin ich dann mal drangegangen und habe mit ihm gesprochen halt auch. Mhm. Und das hat sie mitgekriegt und konnte daraus dann halt schließen, dass ich mit ihm telefoniert habe. Was ja noch nichts Schlimmes wäre. Nee, eigentlich noch nicht. Aber dann hat sie ihn angerufen. Und ihn gefragt, ob er jetzt was mit mir hat oder nicht. Und daraufhin hat er das dann mal zugegeben. Aber da lief doch noch gar nichts zwischen euch, oder? Doch. Doch, da lief schon einiges. Schon viel, ja. Mhm. Achso, ich verstehe jetzt. So ist es rausgekommen jetzt, ne? Ja. Und das war Silvester. Die habe ich jetzt gar nicht richtig auf dem Schirm gehabt. Genau. Mhm. Und das lief dann eben schon eine Weile vorher, lief alles schon. Mhm. Ja. Du hast gerade gesagt, die sind... die lebten da getrennt. Was heißt das genau? Waren die getrennt oder wohnten die nur getrennt? Also das war immer so ein Hin und Her. Also eigentlich waren sie getrennt, dann mal wieder nicht und dann mal wieder doch. Also immer so ein Hin und Her. Die wussten nie beide, was sie genau wollten. Ja. Hattest du währenddessen, als du dich dann auf den Mann eingelassen hast, hattest du ein schlechtes Gewissen deiner Freundin gegenüber? Anfangs hatte ich das ja. Aber dann später nicht, weil ich mich halt total verliebt hatte und dann habe ich da nicht mehr so dran gedacht. Wie war denn während dieser Zeit, als es noch geheim war, dein Verhältnis zu der guten Freundin? Habt ihr euch oft getroffen? Habt ihr euch unterhalten über Liebesgeschichte, Liebesdinge und Probleme? Ja, alles Mögliche. Wir haben uns oft gesehen. Fast jedes Wochenende habe ich bei ihr übernachtet und so. Mhm. Und wir haben immer über sowas geredet. Und sie hat dann wahrscheinlich auch über ihren Mann bei dir erzählt? Ja, natürlich. Und hat auch ihre Probleme dir erzählt. Ihre Probleme und alles. Da warst du natürlich in einer blöden Situation, ne? Ja, konnte ich halt nie was zu sagen. Mhm. So, jetzt hast du es rausgekriegt, Silvester. Funkstille herrscht zwischen dir und der besten Freundin oder der Freundin. Ja. Aber jetzt auch läuft auch nichts mehr zwischen dir und dem Mann, deiner Freundin, im Moment. Nee, im Moment gar nichts mehr. Also ich versuche mich bei ihm zu melden, aber er meldet sich dann halt auch nicht. Und er sagt mir halt nicht klipp und klar, was er will, aber das hat er noch nie gemacht. Mhm. Hast du denn den Eindruck, dass er sich in dich auch schon verliebt hat, so wie du? Oder er hat es mir gesagt, dass er verliebt in mich ist. Glaubst du es ihm? Nein, glaube ich ihm nicht. Also jetzt schon mal gar nicht mehr, weil ich merke halt, dass er mit mir spielt. Mhm. Und dass er so eine Sexgeschichte ist. Ja, eben. Aber ich meine, wenn du schon sagst, ich merke, dass der mit mir spielt, dann ist das ja schon ein Warnschuss erster Kategorie für dich, ne? Ja, dass sollte sein. Ja, sollte wirklich sein, dass du dein Verliebtsein, dass du gegen dein Verliebtsein angehen solltest. Weil das, wenn du dich da weiter jetzt reinsteigerst in die Liebe, endet das nur mit noch mehr Unglück. Ja, ich versuche das auch, aber das ist total schwierig. Weil jedes Mal, ich muss mich bei ihm melden und ich weiß sowieso, dass von ihm nicht zurückkommt, aber ich melde mich trotzdem immer wieder. Und das ist immer eine Frage, dass man sich da in den Griff kriegt, dass man diszipliniert ist. Auch wenn man so eine Sehnsucht nach jemandem hat, dass man dann sich zwingt, auch wenn man schon vielleicht die Nummer gedrückt hat auf dem Telefon, dann wieder auf den Ausknopf zu drücken. Hm. Nur so geht es. Da gibt es keine tolle, ideale, super Lösung. Es geht nur, indem man, die Fakten sind klar, der Typ ist nicht in dich verliebt. Der Typ verhält sich nicht korrekt dir gegenüber, ne? So sagst du. Ja. Du sagst sogar, ich habe das Gefühl, dass der mit mir spielt und er zieht sich sogar jetzt zurück von dir, ne? So kann man es ja auch sagen. So, was willst du noch mehr? Das heißt, du musst dir wirklich einhämmern, Hände weg von dem Typ. Und wenn du noch so eine Sehnsucht nach dem hast, der will dich nicht. Dich will er nicht. Hm. Ich weiß nur nicht, wie ich das schaffen soll, weil auch bei mir zu Hause und mich erinnert immer alles an den und weiß ich nicht. Aushalten, das geht nicht anders. Und sieh mal, das war ja noch eine relativ kurze Zeit von 4 Monaten. Ja. Stell dir mal vor, du wärst 4 Jahre mit dem zusammen. Was meinst du, wie viele Dinge dich da erinnern würden an den? Ja, klar. Ne? Insofern ist es noch alles im Rahmen dessen, wo man das noch schafft. Das tut zwar jetzt weh, das ist mir völlig klar. Aber da musst du einfach gegen dich angehen. Einfach immer hart auf die Zähne beißen und gegen angehen. Schmeiß alle Erinnerungen weg aus der Wohnung, was man wegschmeißen kann. Irgendwelche Andenken, Bildchen oder so, weg damit. Hm. So mache ich das immer, wenn ich jemanden aus meinem Kopf herauskriegen will. Da ist immer noch genug im Kopf. Was man nicht so einfach wegschmeißen kann, aber dass schon mal alle Gegenstände weg sind, die einen erinnern. Ja. Da wünsche ich dir viel Erfolg bei. Ja, ich danke dir. Meine Liebe, Sarah, alles Gute. Ja. Tschüss. Und Sophie, 21, hallo Sophie. Hallo Domian. Hallo, hallo. Hallo. Dein Thema. Mein Thema, und zwar, ich war eigentlich mein ganzes Leben lang hetero, bis ich letztes Jahr mit einer Freundin weggegangen bin und ein Mädel kennengelernt habe, in die ich mich unsterblich verliebt habe. Mhm. Und sie ist lesbisch und sie ist seit 6 Jahren in einer Beziehung. Mhm. Und seit Oktober haben wir halt ein Verhältnis miteinander. Obwohl sie in der Beziehung ist? Ja. Mhm. Und es ist im Dezember ist das alles rausgekommen, weil es jemand der Freundin verraten hat. Und seitdem, also dürfen wir überhaupt gar keinen Kontakt mehr zueinander haben. Wir dürfen nicht mal mehr zusammen weggehen. Gar nichts. Und also, die Freundin, die Freundin deiner Geliebten, sag ich jetzt mal, verbietet es. Genau. Und das Schlimme ist, ich war ja auch mit ihr befreundet vorher, vor dem Ganzen. Und du kanntest sie sogar? Ich kannte sie, das war ja noch sehr schlimm noch dazu für mich. Mhm. Kennst und kanntest du denn auch die Freundin deiner Freundin? Ja. Auch? Auch, ja. Und nachdem das jetzt alles rausgekommen ist, ist es noch intensiver zwischen uns geworden. Mhm. Und zwar die Freundin, die hat früher wirklich die ganzen Telefonrechnungen kontrolliert, wie oft sie mich angerufen hat. Mhm. Und mittlerweile ist es so, sie hat meine zweite Handykarte und wir mailen uns jeden Tag geheim. Ja. Wir treffen uns auch immer. Ihr trefft euch geheim auch? ja, wenigstens für 20 Minuten, aber wir treffen uns auch unter der Woche, immer wenn die Freundin irgendwie arbeitet oder am Wochenende, wenn die Freundin arbeitet. Und das geht jetzt schon seit Herbst letzten Jahres? Genau, seit Oktober. Mhm. Und jetzt seit den letzten ein, zwei Monaten ist es so intensiv geworden, dass, ich sag's mal so, sie hat ja auch schon gesagt, dass sie sich in mich verliebt hat und davon bin ich jetzt auch mal ausgegangen, dass sie sich in dich verliebt hat, sonst würde sie ja nicht so an solche Aktionen starten und sich auf so eine, sich in so einen Stress begeben. Ja, und das Schlimme ist, wir wurden vor kurzem wieder erwischt von ihrer Freundin. Hm. Und zwar hat sie uns an Fasching in der Stadt getroffen und meine Affäre hat ihr dann erzählt, sie hätte mich durch Zufall getroffen und die Freundin glaubt ihr natürlich alles. Ja. So, jetzt glaubt ihr das natürlich nicht, ne? Doch, also sie ist der festen Überzeugung, dass ihre Freundin nicht fremd geht und dass das zwischen uns Vergangenheit ist. Also sie glaubt ja wirklich jede Lüge und ich sag's mal so, die wohnen auch seit 6 Jahren schon zusammen und die sind erst jetzt in eine neue Wohnung gezogen und die teilen sich halt wirklich Bett, Essen, Konto, Handy und alles Mögliche und es ist halt für mich total die scheiß Situation, weil da muss ich dann doch noch mal nachhaken. Ich habe das gerade so vorausgesetzt. Deine, ich nenne sie mal Geliebte. Ne, dann kommt man nicht so mit den Begriffen durcheinander. Ja. Glaubst du ihr wirklich, dass sie sich sehr in dich verknallt hat oder sehr in dich verliebt hat? Also ich muss sagen, ich glaube es ihr schon, nicht nur weil sie es mir sagt, sondern die Art, wie sie mit mir umgeht oder wie sie mir in die Augen schaut, wie sie mich anfasst. Ist sie in ihrer Beziehung offensichtlich dann ja nicht so sehr glücklich, ne? Ist sie auch nicht so. Was sagt sie denn, wie das weitergehen soll? Das ist ja kein Zustand, so wie es jetzt läuft. Ja, das ist unser Problem. Und zwar, wir haben uns heute getroffen, weil wir die Sache beenden wollten. Das ist jetzt schon das dritte Mal. Mhm. Aber, weil es war so, wir waren am Wochenende weg mit ihrer Freundin. Ich war eigentlich noch mit einer anderen Freundin weg. Und ihre Freundin, die hat halt nicht mit mir gesprochen, weil sie mich jetzt auf den Tod, sage ich mal, nicht leiden kann. Aber die geht immer noch davon aus, dass da nichts mehr läuft zum Beispiel. So ist es, genau. Und dann hat sie aber ein bisschen was getrunken und sich gelockert und dann ist sie auf mich zugekommen und hat auch mit mir gesprochen, was sehr verwunderlich war. Ja. Und dann war sie wirklich schon so betrunken in der Früh, dass sie gesagt hat, ich kann auch zu denen mit in die Wohnung kommen. Das hat die Freundin deiner Geliebten gesagt? Genau, weil sie mir wieder vertraut hat und ihre Freundin. Und dann? Dann sind wir in die Wohnung gegangen und sie hat sich ins Bett gelegt, weil sie so müde war. Mhm. Und währenddessen waren wir im anderen Zimmer und dann sind wir uns näher gekommen und es ist fast alles eskaliert und dann bin ich halt gegangen. Das heißt, ihr hattet Sex? In der gemeinsamen Wohnung? Fast. Also es ist Gott sei Dank nicht dazu gekommen. Währenddessen schlief die Freundin deiner Geliebten nebenan. Ja. Ja, heftig, krass. Und das Schlimme ist, das, was wir haben, ich würde schon sagen, dass es eigentlich aus Gefühlen aufgebaut ist, weil wir haben ja keine sexuelle Affäre, weil wir haben bis jetzt ein einziges Mal miteinander geschlafen. Ach so, ich dachte, da wäre schon viel mehr abgegangen. Nein, und würdest du denn gerne mehr Sex mit ihr erleben? Ja, schon, aber das geht halt nicht, weil ich fühle sowas wie ein Doppelleben, weil bei mir weiß das keiner, dass ich irgendwie jetzt mich umorientiert habe, sage ich mal. Aber ich hoffe, das haben wir noch gar nicht besprochen, ich hoffe nicht, dass du auch noch in einer Beziehung mit einem Mann bist. Nein. Dann wäre es ja noch komplizierter. Genau. Wenn du jetzt den Wunsch formulieren könntest, würdest du sagen, ich würde am liebsten mit der Frau richtig zusammen sein? Ja, ich würde wirklich alles dafür tun, ich bin jetzt auch auf Wohnungssuche und ich kann ihr halt im Moment auch überhaupt nichts bieten, weil... Ich weiß, aber ich habe halt so das Gefühl, weil ich wohne halt noch bei meinen Eltern, ich bin Studentin und... Wie alt ist deine Freundin? 24. Also ich will dir mal was sagen, wenn das jetzt schon so lange läuft, da ist ja schon... Irgendwas ist da ja nur wirklich zwischen euch beiden. Und ihr schon dreimal versucht habt, Schluss zu machen und es funktioniert nicht. Und du mir sagst, dass du eigentlich sehr in diese Frau verliebt bist und gerne mit ihr zusammen sein würdest. Dann ist es eigentlich an deiner Freundin, dass sie eine Entscheidung fällen muss. Weil sie betrügt ihre Freundin, sie verhält sich nicht aufrichtig. Sie muss eigentlich etwas tun. Entweder muss sie so klar sich entscheiden, dass sie sich trennt von dir. Hm. Oder sie muss sich von ihrer Freundin trennen. Ja. Auch wenn die zusammen wohnen, auch wenn sie ein Konto haben, haben Millionen Leute das und haben es dann auch geschafft, sich zu trennen. Ja, ich glaube, sie hat Angst davor, weil sie nicht so selbstständig ist. Natürlich ist das immer schlimm, vor allem wenn man 6 Jahre zusammen war. Aber dieses ist auch kein Weg, den ihr da geht. Ja, ich weiß. Ne? Über kurz oder lang eskaliert das irgendwie. Irgendwie eskaliert es. Das heißt, das könntest du, finde ich schon, ihr auch noch klarer machen, dass das... sag doch einfach, dass es dein Traum ist, mit ihr zu leben. Vielleicht ist sie noch ein bisschen unsicher, was sich da mit dir einhandelt. Sag ihr das doch. Hast du das hier schon mal so klar gesagt? Ja, eigentlich nicht so richtig, weil ich wollte es jetzt eigentlich alles so laufen lassen, um ihr ein bisschen Zeit zu geben. Ach, das ist schon so viel Zeit. Ja, aber es ist schon viel Zeit vergangen. Ich würde sagen, sag ihr das wirklich klar. Das ist ja noch kein Unterdruck setzen. Aber damit sie wirklich auch weiß, wo sie emotional dran ist bei dir. Okay. Sophie, jetzt muss ich Schluss machen. Die Sendung ist vorbei gleich. Alles klar, Domian. Alles Gute, alles Liebe. Vielen Dank. Toll, toll, toll. Tschüss. So, in der Technik waren Johanna Knura und Ove Petersen. Morgen gibt es wieder eine Sendung, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Und am Samstag bei mir um 11:45 Uhr Nadel. Bis dahin, tschüss.